Karl, der noch in Augsburg seinen Bruder Ferdinand mit Württemberg zu belehnen vermochte, sieht nun in Deutschland einen festgefügten Bund gegen sich. Durch einen Überfall und Sieg bei Laufen am Neckar kann mit französischem Geld der vertriebene Herzog von Württemberg 1534 zurückkehren, der in seinem Lande alsbald mit der Reformation beginnt. In Tübingen wird das Stift, die später so berühmt gewordene Pflanzstätte für evangelische Geistliche, errichtet. Ferdinand aber muss im Kadener Frieden am 29. Juni 1534 die Wiedereinsetzung Ulrichs anerkennen, der Sitz und Stimme im Reichstag erhält, wenn auch das Land ein österreichisches Lehen bleibt. Dafür wird der Habsburger nun von den Schmalkaldenern als König anerkannt. Der Protestantismus dringt vor. Bugenhagen kann in Pommern die lutherische Kirche einrichten, Anhalt, Mecklenburg, Lüneburg und Schwarzburg treten zur neuen Lehre über, ebenso die großen Reichsstädte Augsburg und Frankfurt, aber auch westfälische Städte wie Minden und Soest. Gefährlich wird den Protestanten die Entwicklung der westfälischen Stadt Münster. Hier haben sich die Schwarmgeister unter Bernhard Rothmann aus Stadt Lohn in den Besitz der Gemeinde gesetzt. Dieser, früher ein Zwinglianer, ist in den Bann der Wiedertäufersekte geraten, die sich aufgrund der Lehre von Hans Denk gebildet hat und in den Niederlanden durch den Druck der Verfolgung auch selber fanatisch unduldsam geworden ist. Sie glauben an das nahe Bevorstehen des Weltunterganges und betreiben umso fieberhafter zur Rettung der Seele die Taufe der Erwachsenen. Rothmann predigt bereits im Mai 1533 gegen die Kindertaufe. Bald gehört den Wiedertäufern die Mehrheit im Rat, Bernhard Knipper-Dolling wird Bürgermeister. Jan Matthys, ein Bäder aus Haarlem, das Haupt der niederländischen Täufergemeinde, hält in der Stadt seinen Einzug als Prophet. Wer nicht Wiedertäufer wird, muss unter Zurücklassung seiner Habe auswandern. Münster wird für die von allen Seiten her verstärkten Schwärmer das neue Zion. Ein Bildersturm reinigt die Kirchen, auch die Bibliothek wird zerstört. Der schwächliche Rothmann hat nichts mehr zu sagen. Jan Matthys fällt im Kampf mit den Truppen des Bischofs, der mit der Einschließung der Stadt begonnen hat. Sein Nachfolger wird Jan Bockelson oder Bockhold, ein 25-jähriger Schneider aus Leiden. Er führt eine apostolische Gütergemeinschaft ein, aus der bald eine Weibergemeinschaft wird. Die Andersgesinnten werden durch blutigen Terror niedergehalten. Bockelson nennt sich von Gottes Gnaden der König des neuen Israel und sendet Apostel aus. Der Bischof aber erhält nun Unterstützung, besonders vom Landgrafen von Hessen, und kann in der Johannisnacht 1535 sich durch Überrumpelung der Stadt bemächtigen. Rothmann fällt, Knipper-Dolling und Bockelson werden am 22. Jänner 1536 unter ausgesuchten Martern hingerichtet. Der Bischof aber macht dem evangelischen Bekenntnis ein Ende. Die Schwarmgeisterei hat so eigentlich nur der Reaktion zum Siege verholfen. Während in Münster die Herrschaft der Wiedertäufer zu Ende geht, stürzt im Norden Deutschlands ein Mann von seiner Machthöhe, der glühendster Vaterlandsliebe voll, die alte Geltung der Hansastadt Lübeck wieder aufrichten und ihr die Herrschaft über das Baltische Meer wiedererobern wollte. Seit dem 15. Jahrhundert war die Hansa im Rückgang. Die binnenländischen Städte gerieten stärker unter die Macht der Fürsten und fielen großenteils für den Bund aus, der zum Schluss nur noch Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald, Stralsund, Hamburg, Bremen und Lüneburg umfasst. Im Handel machen die niederländischen Städte schwere Konkurrenz. Dringen sie auch in die Ostsee ein, dann ist es mit den Geschäften der Hansa bald vorüber. Politisch leidet der alte Bund durch das Erstarken der dänischen Macht und die Übergriffe des dänisch-holsteinischen Adels. Im Frieden von Malmö wird der Sund den Niederländern geöffnet, die auch in Norwegen, Schonen und Gotland Zutritt erhalten. So unterstützen die Hansestädte den Abfall Schwedens von Dänemark unter Gustav Vasa. In Dänemark wird dann der gewalttätige König Christian II. Durch Friedrich I. gestürzt, der die Unterstützung Lübecks sucht. Sein Sohn Christian III. Aber lehnt sich an den Kaiser an, indem er diesen als dem Herrn der Niederländer durch Öffnung der Ostsee für deren Handel entgegenkommt. In diesem Jahre, 1533, wird der Hamburger Jürgen Wullenwever Bürgermeister von Lübeck. Er verhilft mit dem Luthertum auch der Demokratie in der Stadt zum Sieg. Der kühne Mann will die missliche Lage der Lübecker ändern, indem er den in Haft gehaltenen, gestürzten Dänenkönig Christian II. Gegen Friedrich auf den Schild hebt, für ihn aber, der die Herrschaft nicht ausüben kann, den Grafen Christoph von Oldenburg als Statthalter kürt. Zugleich sollen auch in Dänemark und Holstein die Demokraten ans Ruder kommen. Am 12. Mai ruft er die Bürger von Lübeck zum Kampf für das Königtum Christians auf, wobei ihm als Siegespreis Helsingør, Helsingborg, Kopenhagen und Malmö, das südöstliche Schweden, Gotland und Bornholm sowie zur besseren Verbindung mit Hamburg, Trittau und Segeberg vorschweben. Erreicht er dazu noch die entscheidende Stimme für die Königswahl in Dänemark, dann hat Lübeck nicht nur die verhassten Niederländer aus dem Baltischen Meere auszuschließen vermocht, sondern auch die alte Machtfülle der Hansa aus ihren besten Tagen wiederhergestellt. Das große libysche Geschwader von 16 Kriegsschiffen kann Malmö, Kopenhagen, Seeland, Fünen, Schonen und die dänischen Inseln zur Huldigung für den Statthalter Christoph gewinnen. Aber zu Lande erleidet der Lübecker Söldnerführer Marx Meyer gegen die Aufgebote des holsteinischen und dänischen Adels einen Misserfolg und Lübeck wird vom Lande her blockiert. Wullenwever sieht sich gezwungen, mit Christian III. Für Holstein Frieden zu machen. Für den Kampf in Dänemark sucht er die Hilfe Albrechts von Mecklenburg. Trotzdem erliegt das libysche Geschwader einer von Johann von Rantzau geführten Flotte und damit ist das Schicksal der Unternehmung Wullenwevers entschieden. Zugleich fordert der Kaiser unter Achtsdrohung binnen 6 Wochen die Wiederherstellung der alten patrizischen Verfassung. Wullenwever dankt am 26. August 1535 ab. Die Lübecker erkennen im Frieden von Buxtehude am 14. Februar 1536 König Christian III. An und erhalten ihre alten Privilegien wieder zugesprochen. Der Aufstand in Dänemark aber bricht nun rasch zusammen. Wullenwever, der mit 2000 Landsknechten gegen den holstischen Adel auszieht, gerät in die Hand des Erzbischofs von Bremen, der ihn an Herzog Heinrich von Braunschweig ausliefert. Dieser lässt den letzten Vorkämpfer der Hansa-Größe enthaupten, nachdem er ihm 1537 durch die Folter die sinnlosesten Selbstbeschuldigungen abgepresst hatte.